Wie kann man jemandem die Tür öffnen, der pauschal das ganze Volk als Drogendealer und Vergewaltiger verunglimpft hat? Das ist die Frage, die die Mexikaner bewegt, in den Büros, den Medien, sozialen Netzwerken und auf der Straße. Am Ángel de la Independencia, dem Unabhängigkeitsdenkmal im Zentrum der Hauptstadt, tragen Demonstranten Transparente mit Aufschriften wie Trump, go home oder Trump ist der Feind, Mexikos Präsident Peña Nieto ein Verräter. Die Emotionen kochen hoch. Enrique Krause, einer der wichtigsten Intellektuellen des Landes, bringt auf den Punkt, was viele Mexikaner am Tag des Überraschungsbesuchs empfinden. Nachdem er nun schon eingeladen wurde, ist das Mindeste, was wir erwarten können, dass er sich öffentlich für die Beschimpfungen entschuldigt. Auch, dass er die Idee zurücknimmt, eine Mauer an der Grenze hochzuziehen, die wir Mexikaner bezahlen sollen. Und die Androhung, 11 Millionen unserer Landsleute zu deportieren. Doch eine Entschuldigung blieb aus. Der Präsident und der Kandidat traten nach einem als privat deklarierten Gespräch vor die Presse und schüttelten Hände. Trump sagte, er respektiere mexikanischstämmige US-Amerikaner und lobte sie als tolle, fleißige Leute. Jedoch müsse die illegale Einwanderung gestoppt werden. Der Mauerbau, den er plane, sei Thema des Gesprächs mit dem mexikanischen Präsidenten gewesen. Die Kosten dafür aber nicht. Peña Nieto rechtfertigte den Empfang Trumps. Er habe beide US-Präsidentschaftskandidaten eingeladen. Trump habe sehr schnell angenommen. Bei dem Treffen habe er ihm deutlich gesagt, dass er die Mexikaner verteidigen wolle, ging jedoch nur kurz auf Trumps Beleidigungen und Verunglimpfungen ein. Leider haben Fehlinterpretationen seiner Aussagen in der Kampagne dazu geführt, dass sich die Mexikaner verletzt fühlten. Einige seiner Kommentare haben das mexikanische Volk beleidigt. Ich bin aber sicher, dass sein Interesse darin liegt, unseren beiden Gesellschaften zu mehr Wohlstand zu verhelfen. Der Präsident reicht dem Feind die Hand, das Volk reibt sich verwundert die Augen. Wem hat der Blitzbesuch am Ende genützt, fragen die Mexikaner. Trump, sicherlich, der braucht die Latino-Stimmen in den USA. Mexikos Präsident aber, der mit nur noch 23% Zustimmung zu seiner Amtsführung einen Tiefpunkt erreicht hat, mit Sicherheit nicht.